Thymian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, freie Themennacht heute bei uns. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, telefonieren wollt, hier live im Radio und im Fernsehen, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben also kein festes Thema, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Katja ist meine erste Anruferin heute Nacht, 22 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Katja. Ja. Um was geht's? Ich wollte eigentlich nur mal was sagen zu der Anruferin vom Montag, zu der Sandy. Sie hat ja das Problem mit ihrem Freund gehabt, dass er gerne mal mit einer anderen Frau schlafen wollte. Ja. Und ich wollte da eigentlich mal erzählen, dass ich seit 4 Jahren auch einen Freund habe. Und bei ihm war das eigentlich auch so, dass er vor mir nur eine Erfahrung gemacht hat. Mhm. Einmal, und aber auch im besoffenen Zustand, also nicht wirklich das Richtige. Mhm. Und, ist er auch in deinem Alter? Er ist ein Jahr älter wie ich. Mhm. Und ja, wir haben uns jetzt eigentlich so drauf geeinigt, dass wir regelmäßig Partnerwechsel machen. Aha. Oder was heißt geeinigt? Also es hat sich eigentlich so ergeben. Ihr seid 4 Jahre zusammen. Mhm. Wann hat er denn zum ersten Mal seinen Unmut geäußert oder gesagt, er würde ganz gerne auch mal mit einer anderen Frau was machen? Also Unmut eigentlich gar nicht. Das war, wir haben uns eigentlich schon, als wir kennengelernt haben, habe ich schon so gesagt, ich bin relativ offen. Mhm. Und wenn wir zusammenbleiben sollten, dass das dann garantiert, also dass ich nicht die einzige Frau bin, mit der er schlafen kann. Ach so, so offen bist du in die Beziehung schon reingegangen? Ja, weil ich vorher halt schlechte Erfahrungen gemacht habe, was ja. Halt Fremdgehen und so angeht. Und ja. Ich habe einfach gedacht, es bringt nichts, wenn man sich gegenseitig so einengt und ja. Dann lieber offen sein und dann keine Probleme haben eigentlich. Also eine ungewöhnliche Grundhaltung, in eine frische Beziehung reinzugehen. Mhm, hattest du denn vorher schon andere, viele Erfahrungen gemacht mit Männern? Viele Erfahrungen? Naja, viel. Einige. Durchschnittlich halt einige. Einige, ja. Also mehr als dein Freund. Ja, ja, wesentlich mehr. So, seid ihr also völlig entspannt in eure Beziehung reingegangen. Mhm. Und wie gesagt, 4 Jahre seid ihr zusammen. Und seit wann praktiziert ihr das jetzt mit dem Partnertausch? Das erste Mal war letztes Jahr im September. Mhm. Und hat er gesagt, jetzt würde ich ganz gerne mal, oder wie? Nee, das ist eigentlich so, das hat sich alles ergeben eigentlich. Mhm. Wir haben ein befreundetes Pärchen im Bekanntenkreis, mhm. Und ich habe halt mit dem Mädel ab und zu mal gesprochen, weil der Freund von ihr auch ab und zu mal gemeint hat, ja, das wäre schon mal was, und die haben halt auch beide keine Erfahrung vorher gehabt, wo sie zusammengekommen sind, ja. Und ich so, naja, wir können es ja mal drauf anlegen einfach. Mhm. Und haben halt einen gemütlichen Videoabend gemacht und einfach so ganz ungezwungen. Wir haben gesagt, was passiert, passiert, und was nicht, halt nicht. Was passierte denn dann? Passierte dann eine Gruppenszene quasi? Oder habt ihr euch wirklich dann einzeln in Zimmer, also jeweils eine neue Pärchenkonstellation, in ein anderes Zimmer zurückgezogen? Nee, also wir hatten alle ein bisschen was getrunken und dann meinten die Jungs so, naja, wir hätten eigentlich schon Lust auf irgendwas. Und dann habe ich mich halt ausgezogen, mein Freund auch, und wir haben dann so angefangen und die anderen haben dann auch erstmal so jedes Pärchen für sich und dann haben sich einfach die Jungs angeguckt und gegrinst und dann haben wir halt einfach gewechselt. Einfach gewechselt? Einfach gewechselt. In Anwesenheit des eigenen Partners? Ja, das ist eigentlich, wir haben so spezielle Regeln, unausgesprochene Regeln, sage ich mal. Also es passiert nichts ohne den anderen, jeder muss einverstanden sein und es halt auch wirklich nur, wenn wir beide zusammen sind. Ah ja. Eigentlich, also es geht niemand raus aus dem Raum oder so. Ja. Ist das immer mit diesem selben Pärchen, mit dem es angefangen hat? Nee, das war bis jetzt einmal mit dem Pärchen und dann vor kurzem mit einem anderen Pärchen, aber auch aus dem Freundeskreis. Ach so. Also im Prinzip zweimal erst passiert im Moment. Aber ich denke, das war nicht das letzte Mal. Ja, das heißt, euch hat es beiden gefallen? Ja. Ja. Ist ja schon eine aufregende Situation, stelle ich mir so vor, wenn man drei Jahre so eine klassische Paarbeziehung hatte und dann zum ersten Mal auch so mitbekommt, dass der eigene Partner 2 Meter neben einem selbst mit jemand anderem schläft. Ne? Ist ja schon ein bisschen seltsam. Aber also die Vorstellung, dass er 2 Meter neben mir macht und ich sehe, was passiert, ist für mich angenehmer oder schöner, als wenn ich mir vorstelle, er macht es halt heimlich. Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Es ist ja auch ein gewisser Lustfaktor dabei, sag ich mal, wenn ich da halt liege mit einem anderen und sehe, was er halt macht, und man gibt sich ja mit einem anderen Partner automatisch mehr Mühe. Und das kommt uns ja halt auch, wenn wir dann wieder zusammen sind, kommt uns das ja auch zugute. Ah ja, also dass er quasi Erfahrungen da sammelt, die dann rübergetragen werden in die eigene Beziehung. Genau. Lief das denn so, dass wirklich eigentlich mehr so immer so zugeguckt wurde, während ein Pärchen zugange war, hat ein Pärchen geguckt? Nee. Oder gab es auch so Parallelaktivitäten? Also immer parallel. Parallel. Mhm. Und die hat es auch richtig gut gefallen. Man konzentriert sich halt auch nicht nur darauf, was der Partner macht. Also das ist halt auch schon so ein bisschen Egoismus. Man macht halt wirklich nur das, wo man selber Lust drauf hat. Und wenn ich halt mit einem anderen zugange bin, dann interessiert mich eigentlich auch nicht, was mein Freund macht. Dann gucke ich ab und zu mal hin, weil es mir gefällt. Ja. Aber nicht, weil ich jetzt kontrollieren will, was macht er. Also das habt ihr jetzt zweimal gemacht. Pärchentausch, Paartausch, Partnertausch, nicht Pärchentausch, Partnertausch. Ist gut gelaufen bei euch. Du würdest sagen, es hat eurer Beziehung überhaupt nicht geschadet? Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil, es hat sogar die Sexualität noch ein bisschen angeregt. Ja, und man redet offener über alles. Ja, könntest du dir vorstellen, oder könnt ihr euch vorstellen, dass das jetzt vielleicht noch ein bisschen noch andere Ausformungen nimmt? Also, dass es vielleicht so eine richtige Gruppensexgeschichte gibt, oder? Ja. Das schon. Also, es war auch so beim ersten Mal schon so der Ansatz, dass man halt schon mal, dass ich halt mit dem anderen Mädel mal kurz und die Jungs halt nur zugeguckt haben oder so. Und der Freund von der anderen hätte halt auch schon gern gesehen, dass wir uns dann halt noch ein bisschen Spaß zusammen machen. Mhm. Aber das war dann einfach zu lange und zu viel. Und wie kommt das denn, dass ihr mit dem ersten Pärchen, ist es ja gut gelaufen beim ersten Mal, dass ihr das nicht dann auch zum zweiten Mal mit dem Pärchen gemacht habt? Wie kommt das? Weil die ein bisschen Probleme hatten, so die Zeit danach, aber das hatte eigentlich nichts damit zu tun, sondern einfach, weil das Mädel sich in einen anderen verliebt hatte und das weiß halt nicht, was sie machen soll. Ah ja, verstehe. Also noch eine ganz andere Thematik kommt ganz, dazu. Ganz andere Geschichte. Und deshalb hat sie halt auch weniger Lust mit ihm gehabt und dann automatisch mehr Lust noch auf was ganz anderes. Also das wäre dein Rat an die Sandy, die am Montag angerufen hat, du hast es gerade gesagt, wenn vielleicht dann auf dieser Ebene so eine sexuelle Weiterentwicklung zu vollziehen, wo alle beide was von haben und man muss nicht eifersüchtig sein. Ja, das wäre zumindest ein Schritt in die Richtung, halt offener zu werden. Und geht aber wirklich nur, Katja, wenn beide das wirklich wollen. Ne? Ja, natürlich, man kann nicht, wenn man sich an die Regeln hält. Und die man vorher genau bespricht, ne? Genau. Und da muss man sich ganz streng dran halten und dann kann eigentlich gar nicht mehr viel schief gehen. Ja. Ja, genau. Ja, danke für deine Erfahrung, die du uns geschildert hast. Und ist vielleicht eine Anregung für das ein oder andere Paar, die auch ein bisschen mal was Neues erleben wollen. Mhm. Ne? Okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Morgen haben wir ein festes Thema und morgen heißt unser Thema ungewöhnliche Heilungen. Und ich möchte wirklich mit euch reden über Heilungen, die ihr erfahren habt, die ganz ungewöhnlich sind, die über die klassische und herkömmliche Medizin hinausgehen. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit einem Geistheiler oder habt ganz bestimmte Naturheilverfahren erkundet und an euch erlebt. Dinge, die man eigentlich vielleicht sonst auch so abtut, dass man sagt, das ist so esoterisch oder das ist irgendwie abseitig. Nein, es ist eine Heilung und auf die Heilung kommt es ja auch an. Thema morgen bei uns, ungewöhnliche Heilungen. Darüber möchte ich gerne mit euch reden. Heute haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Gunda hat angerufen. Gunda ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hallo. Ja, hallo Gunda. Hi. Dein Thema. Ja, ich rufe noch zu dem Thema von gestern an. Mhm. Und zwar geht es ja darum, um diesen Schritt, den Angst vor dem Schritt. Genau. Thema war, ich habe vor diesem Schritt, Schritt habe ich schreckliche Angst. Genau. Und ich habe vor einem wirklichen Schritt Angst, und zwar vor dem Schritt rauszugehen. Rauszugehen? Ja, rauszugehen. Aus der Wohnung? Ja, aus der Wohnung, aus dem Haus. Mhm. Unter Menschen zu gehen. Ja, das heißt, dass du ganz abgekapselt in deinem Haus lebst. In meiner Wohnung, ja. In deiner Wohnung. Mhm. Alleine oder mit einem Partner? Nein, allein. Ganz allein? Ja. Wie lange schon? Also das letzte Mal draußen war ich am 11. September 1994. 1994? Ja. Und seitdem warst du nicht mehr draußen? Nein. Warum ist das so? Ja, ich habe einfach Angst vor den Menschen. Ich kann mit den Menschen nicht umgehen, so im direkten Kontakt. Mhm. Ich habe eine Borderline-Störung. Mhm. Und ich habe, also davor war ich oft in Kliniken. Mhm. Und habe auch, bevor ich, also jetzt in meine Wohnung gekommen bin, bei meiner Mutter gelebt, noch eine Zeit lang. Mhm. Da bin ich auch schon nicht rausgegangen. Ja. Wenn man so viele Jahre in einer Wohnung wohnt, das ist ja nun eine irre lange Zeit, von 1994 an, bist du nicht mehr rausgegangen. Ja. Interessiert dich das nicht, wie das Leben so draußen ist? Springst du schon mal so hinter den Gardinen und guckst, was die Leute da so machen, wie die gehen, was die anhaben vielleicht? Nee, das ist völlig, manchmal denke ich, wenn ich die Tür aufmache, wäre das einfach ein schwarzes Loch. Mhm. Das heißt, du gehst auch nicht zum Beispiel bei euch in den Keller? Also es ist so, das habe ich jahrelang nicht gemacht. Es kommt schon mal vor, dass ich jetzt vielleicht so nachts zum Briefkasten husche, wenn keiner wach ist, dass ich keinem begegnen kann. Aber da muss ich gut drauf sein. Mhm. Und wenn, es wenn darf auch kein Geräusch sein oder so. Wenn ihr dann, was ja auch mal passieren kann nachts, ja. Wie viele Leute wohnen bei euch im Haus? Acht Partien. Acht Partien. Wenn jemand dir begegnen würde dann in der Nacht, im Treppenhaus, was wäre das für dich? Was würde das für dich bedeuten? Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre die Hölle. Weil es ist allein schon, es ist ja nicht so, dass ich einfach so sage, oh, tralala, ich mache jetzt die Tür auf und gehe zum Postkasten, sondern dann höre ich erst, ist überhaupt jemand noch wach, ist irgendwo Licht an, sind irgendwelche Geräusche und so. Aber das ist auch so selten, also dass das für mich irgendwie... Also wenn du das machst, denkst du da richtig lange drüber nach? Ja. Und ist nicht einfach mal so wie ein gesunder Mensch, dem fällt das gerade mal so ein, ach, ich gehe mal runter zum Briefkasten. Ja, und dann, nee. Und tagsüber geht das schon gar nicht. Wer bringt dir dem, so eine ganz praktische Frage mal, wer bringt dir den Müll runter? Ja, Müll ist ein bisschen problematisch. Also den holt meine Schwester dann so alle 3-4 Wochen mal ab. Mhm. Na, alle 3-4 Wochen ist auch wenig, ne? Es sammelt sich ja schon im Haushalt einiges an. Gerade jetzt in der Sommerzeit ist das auch unter Umständen ein Problem. Ja, es kommt schon mal zu, dass es ein bisschen riecht, ein bisschen streng. Wer kauft dir ein? Auch die Schwester? Ja, es gibt ja nur diese Online-Supermärkte, da bekomme ich das per Post geliefert. Ach so. Und so frische Sachen, die sind ein bisschen ein Problem oder mal Fleischwaren oder Wurst oder so. Aber ansonsten geht das. Ich habe einen Brotbackautomaten, einen Joghurtberater. Ja, aber per Post geliefert heißt doch auch, dass da steht irgendein Mensch vor der Tür, der dir das Paket überreicht. Wie regelst du das? Ja, das kann ich inzwischen annehmen. Ach, das geht. Zeit lang ist, habe ich das auch alles zu meiner Schwägerin liefern lassen. Das war natürlich eine arge Schlepperei. Mhm. Aber das ist auch ein völlig Fremder, sucht ihn. Zu ihm habe ich keinen Kontakt. Mhm. Dann kannst du mit ihm ganz normal reden, so wie mit mir, kannst es bezahlen und dann... Das wird abgebucht, der bringt das nur rein. Ach, das geht dann ganz schnell. Ja, das geht dann ganz schnell. Von was lebst du? Ich bekomme Erwerbsunfähigkeitsrente. Erwerbsunfähigkeitsrente. Hast du denn noch einen nahen Kreis so um dich herum? Du hast gerade für deine Schwester gesprochen, Schwägerin, oder gibt es noch Eltern? Also ein paar nahe Menschen, die dich auch betreuen? Na, das ist hauptsächlich, also Hauptkontaktperson ist meine Schwester. Mhm. Auch vorhin in den ersten Jahren hatte ich nur zu ihr Kontakt. Mhm. Und so, aber also besuchen kommt mich dann auch schon mal mein Neffe oder meine Nichte, die sind auch schon 18, 19. Und das geht auch, das ist ja auch nicht unangenehm, wenn die dann bei dir in der Wohnung sind. Nein, mein Neffe kommt sogar manchmal mit seinem PC runter und dann spielen wir so über Netzwerk. Ach so, das geht dann. Ja. Mhm. Was machst du den ganzen Tag über so? Ja, also hauptsächlich mache ich viel am PC, Fernsehen gucken und dann habe ich immer noch auch noch so im Chat 2-3 Leute, mit denen ich Kontakt habe. Also ich verstehe, PC, Computer ist für dich so ein Draht zur Welt. Ja, Internet ist ganz, ganz wichtig für mich. Ja, dann bist du ja wahrscheinlich so reingewachsen. 1994 hattest du das ja vielleicht noch nicht oder doch auch schon? Ich habe erst 3-4 Jahre später den PC bekommen und das war, ich hatte noch gar keine Ahnung von PC. Also das war aber... Weißt du, Gunda, ich bin ganz erstaunt, was du beschreibst, klingt wirklich wie eine sehr schwere Angsterkrankung. Dass du den Mut hast, jetzt hier anzurufen. Ja, weil im Moment bin ich ganz gut drauf. Finde ich fabelhaft. Also wenn jemand so eine Leidensgeschichte hinter sich hat und dann sich entscheidet, so etwas zu tun und in aller Öffentlichkeit hier zu reden, finde ich ganz toll. Also ja, was heißt Leidensgeschichte? Ich denke, es gibt viel schlimmere Sachen. Ich bin glücklich in dieser Situation, in der ich jetzt bin. Ich wäre viel unglücklicher, wenn ich raus müsste. Tust du denn etwa, bist du denn so glücklich, dass du sagst, ich will da gar nichts dran ändern? Oder möchtest du doch noch eine Weiterentwicklung haben, dass du sagst, ich würde schon ganz gern irgendwann so weit sein, dass ich auch mal ein bisschen spazieren gehen kann? Nö, eigentlich nicht. Das Problem ist nur, dass ich im Moment so arge Angst habe, dass durch äußere Einflüsse ich dazu gezwungen sein könnte, mal raus zu müssen. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, bei uns wird jetzt die Heizung repariert und wir haben Gas. Ach so. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gasfleck wäre und alle das Haus verlassen müssen. Also das ist für mich absolute Horrorvorstellung. Mhm. Oder auch jetzt, ich habe ein bisschen Probleme mit den Augen. Die sind sehr oft entzündet. Und ja, ein Augenarzt kommt eben nicht nach Hause. Ich habe mir vor 2 Jahren einen Zahn zu Hause ziehen lassen, das geht. Ich wollte gerade sagen, dieses Problem hast du doch eigentlich fast mit allen Ärzten, wo es sich um kompliziertere Eingriffe handelt. Dass du eventuell dann in eine Klinik musst, oder? Naja, wie gesagt, so bis jetzt hatte ich immer Glück. So Kleinigkeiten mache ich selber. Und alles andere, ja, das ist eben das Problem. Du bist im Moment nicht in einer medizinisch-psychologischen Betreuung? Nein. Nein. Bist du nicht irrsinnig einsam eigentlich? Nein, also sehr selten eigentlich. Ich meine, es kommt schon so Momente, wo ich denke, auch jetzt hätte ich doch gern jemanden, mit dem ich mal Kaffee trinken könnte. Mhm. Aber ansonsten, eigentlich bin ich mir selbst genug. Und eigentlich hast du dich in dieser Situation so eingefunden? Und du sagst, na gut, es ist nicht optimal, aber es gibt viel Schlimmeres und eigentlich fühle ich mich fast sogar wohl so. Ja, ich hab ein Motto, ich meine, jetzt mögen alle mir verzeihen, aber keine Arme, keine Kekse. Was ich nicht kann, das habe ich eben nicht. Mm-hmm. Wie ist das denn so? Du hast ja, ich meine, das ist zwar eine lange Zeit, von 94 an im Haus zu sitzen, aber du bist 39 Jahre alt und hast ja auch noch viele Erinnerungen an früher. Gibt es nicht manchmal die Sehnsucht, jetzt im Frühling, im Sommer, dass du denkst, ah, ich möchte mal gerne über eine Wiese gehen oder durch einen Wald und das mal alles riechen, wieder, wie es draußen so ist? Nee, weil ich hab einfach Angst davor, dass es wieder so werden könnte, wie es war, bevor ich alleine gelebt habe, weil das war für mich schrecklich, immer unter Menschen sein zu müssen. Mhm. Gab es denn da irgendeinen Vorfall 1994 oder 93, wo das alles so explodiert, kollabiert ist, dass du dich dann so ganz zurückgezogen hast? Ja, ich war vorher 4 bis 5 Jahre in Kliniken, weil ich habe eine schwere Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen. Mhm. Und da war ich zum letzten Mal in der Klinik und das war also die absolute Hölle da, muss ich sagen. Mhm. Und ja, und es war ein irre Aufruhr in mir und so. Und ich wollte einfach zur Ruhe kommen. Und dann dachte ich, das kann ich nur zu Hause. Und das hat man dann auch so respektiert von Seiten der Ärzte und hat gesagt, okay, sie kann nach Hause und sie kann sich da so zurecht machen, wie sie es gerne möchte. Naja, solange man nicht mit Selbsttötung droht oder so, können die ja nichts machen. Mhm. Ein ganz anderes Thema. Du bist ja keine alte Frau, du bist ja eine Frau in den besten Jahren mit 39. Gab es das Thema so Partnerschaftssuche, Sehnsucht bei dir in der letzten Zeit? Überhaupt nicht. Nein, weil dazu habe ich gar keine Beziehung so. Hattest du mal einen Freund? Nein. Noch nie? Nein. Auch noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht? Nein. Aber auch keine Sehnsucht danach? Nö, ich sage immer, was ich nicht kenne, kann ich nicht vermissen. Ja. Aber es könnte ja sein, dass so eine Sehnsucht vielleicht so nach Zärtlichkeit da ist, mal in den Arm genommen zu werden oder gestreichelt zu werden. Ertappst du dich dabei, dass du, wenn du im Fernsehen vielleicht sowas siehst oder wenn hier wir in meiner Sendung über sowas sprechen, dass du denkst, ach, würde ich auch ganz gerne mal erleben? Nee, also nach Zärtlichkeit, nee, so nicht. Eher nach mal Gesprächspartner. Mhm. Aber nicht nach Nähe, weil das kann ich gar nicht so gut ertragen. Also, man kann ja akzeptieren, dass du sagst, okay, ich habe mich da so zurechtgefunden und mir geht es einfach besser, wenn ich nicht unter Menschen bin. Ja. Aber ich finde, wo man dran arbeiten müsste oder wo du dran arbeiten musst, und so ein bisschen tust du das ja auch, habe ich den Eindruck, dass du auch in solchen, ich sag mal, Notsituationen ganz gut bestehen kannst. Also wenn du mal wirklich in eine Klinik müsstest, wenn du einen Blinddarm hast oder irgendwas, ja. Oder dass wirklich das Haus mal geräumt werden muss, weil da irgendwas gebaut wird an der Gasleitung, dass du das überstehst, dass du da nicht einen großen seelischen und psychischen Zusammenbruch bekommst. Ich finde, das wäre doch ein Ziel, ne, wenn du das schaffen könntest. Ja, das ist noch eine absolute Horrorvorstellung für mich, weil das... Möchtest du das denn erreichen, dass du das in den Griff bekämst, wenn du in eine solche Situation kommst? Naja, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das irgendwie so geht. Aber über kurz oder lang kann sowas mal passieren. Wollen wir gar nicht drüber rumreden, ne? Nee, das ist mir schon klar. Deswegen, vor allem, wie gesagt, als die heute da anfingen, die Heizung oben zu reparieren... Hast du gleich Angst bekommen? Ja, hab ich gleich Angst. Also es ist jetzt nicht, dass ich Angst habe, dass das irgendwas passiert, sondern einfach, dass ich die Wohnung verlassen muss, dass ich das Haus verlassen muss. Würdest du denn nochmal, um dieses vielleicht ein bisschen mehr zu trainieren, nochmal in eine psychologische Beratung oder in eine Therapie gehen wollen? Oder das vielleicht telefonisch machen lassen oder dass der Therapeut zu dir nach Hause kommt? Das weiß ich nicht, weil ich habe also arge Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen. Und das ist natürlich dann schon schwierig. Mhm. Ich lebe auch nicht in so einer Großstadt, wo die Therapeuten so rumlaufen. Weißt du, Gunda, ich glaube, ich respektiere das, wenn du sagst, ich fühle mich eigentlich so ganz wohl. Aber dennoch glaube ich, dass das sehr gut wäre für dich, wenn du das machen würdest. Damit du nicht Angst haben musst vor solchen Situationen wie mit dem Gas oder mit dem Arzt. Dass du für dich weißt, okay, das halte ich, das schaffe ich auch, wenn so etwas passiert. Eigentlich ist meine Welt mein Zuhause und wenn ich mal raus muss, kriege ich auch hin. Ist nicht so schön, kriege ich hin. Dafür brauchst du Hilfe von außen. Ja. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen ein bisschen weiter redest. Mhm. Der vielleicht dir da auch so ein paar Ratschläge geben kann. Es gibt sicher auch Psychologen, die das, die Hausbesuche machen. Ich bin nicht informiert, aber bestimmt gibt es sowas für Spezialfälle und du bist ja ein Spezialfall. Oder Psychologen, die das am Telefon machen. Mhm. Mein Psychologe heißt Peter. Mhm. Das ist ein sehr netter Mann. Das sagst du jedes Mal. Ja, die sind wirklich alle nett. Und du legst bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Okay. Ja? Ich wünsche noch eine schöne Sendung. Und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Theodor, 16 Jahre alt. Genau, ja, kannst mich ruhig Theo nennen. Hallo Domian. Hallo Theo. Na, um was geht's? Ja, und zwar habe ich seit 3 Wochen eine Freundin gehabt. Und am Sonntag hatte ich mich mit der verabredet. Und ja, die ist dann überhaupt nicht gekommen. Mhm. Und ich habe dann über eine Stunde auf die gewartet. Und wo? Bei mir zu Hause. Mhm. Und ja, dann kam die irgendwann. Aber es war schon länger als eine Stunde vorbei. Mhm. Ich war schon total wütend, weil bei mir zu Hause, da habe ich eigentlich immer Schläge bekommen, wenn ich zu spät gekommen bin. Also es war bei mir zu Hause ziemlich hart oder ist immer noch ziemlich hart. Du lebst noch bei deinen Eltern? Ja. Ja. Und meine Eltern sind auch, also mein Vater ist sehr militärisch, also ich weiß nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall. Mhm. Muss ich zum Beispiel jeden Morgen schon seit Jahren um 6 Uhr aufstehen, mit dem Joggen gehen. Und musst du? Muss ich. Und solche Sachen irgendwie, das wäre... Also harte Schule bei euch zu Hause. Ja, sogar so hart, ja. Da, ich hatte mal einen Goldfisch mit 9 Jahren. Mhm. Und den fand ich total cool. Den habe ich halt zum Geburtstag bekommen und ja, den habe ich eigentlich gehegt und gepflegt. Mhm. Und mein Vater meinte, dass irgendwie solche Bindungen zu irgendwelchen Menschen oder Tieren einen total verletzlich machen. Und ja, dass das Schwäche zeigt und dann musste ich meinen Goldfisch halt umbringen. Was, du musstest den selbst umbringen? Ich war in Biologie damals auch ziemlich schlecht und dann musste ich den sezieren. Du musstest deinen eigenen Goldfisch aus dem Glas rausnehmen und ihn zerschneiden? Genau. Was ist das denn für ein Vater? Was ist das denn für eine Ideologie? Was für ein Quatsch? Bist du Einzelkind? Bitte? Bist du Einzelkind? Ja, Einzelkind. Mhm. Also, jetzt erzähl mal die Geschichte mit der Freundin weiter. Also du hast eine Stunde auf sie warten müssen, da hattest du schon ein bisschen einen Hals. Weil du das nicht gewohnt bist, unpünktlich zu sein. Gab man mir schon immer Ärger nach ein paar Minuten. Mich wundert übrigens zwischendurch gesagt, dass deine Eltern dir erlauben, dann eine Freundin zu haben. Bitte? Mich wundert, dass deine Eltern dir erlauben, eine Freundin zu haben. Ja, ich durfte gar keine Freunde haben bis vor 1-2 Jahren. Mhm. Also ich war total isoliert bei mir zu Hause. Ich war nur mit meinem Vater zusammen. Und ja. Und die Mutter, was ist die? Die ist seit, ich weiß nicht, ich glaube seit 14 Jahren, seitdem ich 2 bin, eine Alkoholikerin. Und die ist auch total irgendwie, die ist den ganzen Tag nur in dem Zimmer. Ah, die lebt aber mit bei euch im Haus, in der Wohnung. So, jetzt aber zu Sonntag. Eine Stunde gewartet. Genau, ich habe eine Stunde gewartet und ja, meine Freundin kam dann irgendwann. Mhm. Ich war total sauer auf die und habe die dann zur Rede gestellt, was das soll, wieso die nicht anrufen kann irgendwie. Ja, und die hat dann halt gesagt, dass ein Film kam. Und das was hat sie gesagt? Ein Film. Ein Film. Angeguckt hat und dass der hier wichtiger war. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil... Ich meine, dann hätte sie ja trotzdem anrufen können oder so. Sehe ich auch so, ja. Aber das hat sie nicht gemacht und ja, dann haben wir halt diskutiert und so. Ja, und irgendwann bin ich dann total ausgerastet. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich dann ziemlich auf die eingeschlagen. Also ich habe die eigentlich schon richtig verprügelt irgendwie. Und, aber irgendwie kann ich mich da nicht mehr so richtig erinnern. Das war irgendwie so ganz komisch irgendwie. Bei euch in der Wohnung? Richtig. Bei euch in der Wohnung? Ja, genau. Meine Eltern waren aber dann nicht da. Mhm. Sonst hätte ich die auch nicht einladen dürfen. Das Mädel ist auch 16 Jahre alt? 15. 15. Hast die richtig geschlagen? Mhm. Und dann? Ja, ich habe die mal ziemlich lange geschlagen, aber ich weiß nicht wie lange, also das kann ich überhaupt nicht mehr einschätzen. Wohin hast du sie geschlagen? Ziellos, einfach irgendwie. Also. Bist du ihr körperlich sehr überlegen? Mhm. Ja, schon. Mhm. Also. Lag das Mädchen dann irgendwann auf dem Boden? Ja, die hat sich so zusammengerollt irgendwie. Mhm. Ja, irgendwann habe ich mich dann aber irgendwie wieder unter Kontrolle bekommen und bin einfach weggegangen. und irgendwas zu sagen, einfach aus dem Zimmer raus und... Und? Wohin? Aus der Wohnung auch raus? Nee, also das war im Wohnzimmer. Ja. Und ich bin dann in mein Zimmer gegangen. Mhm. Und die ist dann wahrscheinlich auch nach Hause gegangen. Auf jeden Fall war die ja nicht mehr da. Das war Sonntag? Das war Sonntag. Hast du seither irgendwas von ihr gehört? Nee, die war Montag, glaube ich. Also, ich weiß nicht, Montag habe ich von jemandem gehört, dass sie nicht in der Schule war. Mhm. Und ich habe es dann mehr gehört. Und ja, ich traue mich ja nicht da anzurufen oder so. Ja. Jetzt hast du aber richtig Bockmist gebaut, ne? Ja. Aber richtig schlimm. Mhm. Ist psychologisch insofern, ich will nicht sagen, überhaupt nicht sagen, entschuldbar, aber erklärbar, weil du selbst aus so einer Zuchtstation kommst und du selbst schon viel mitgemacht hast. Mein Vater, ich dachte früher eigentlich immer, dass das voll cool ist. Er ist zum Beispiel Sonntag, jeden Sonntag hat mein Vater mit mir was unternommen. Wir sind, ich weiß nicht, kennst du in Dortmund Wischling, das ist Naturschutzgebiet? Nee, kenn ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist hier ein ziemlich großer See und da gibt es auch Möwen. Mhm. Und ja, ich bin mit 10, 11 Jahren mein Vater da hingegangen und dann haben wir halt mit einer Luftpistole auf diese Möwen geschossen. Und ich fand das damals natürlich total klasse, aber irgendwie, das ist ja scheiße. Mhm. Allerdings. Ja, allerdings. Mein Vater ist sowieso... Allerdings. Schlägt dein Vater dich auch? Ja, ja. Total oft. Also, erstmal kann ich... Siehst du, jetzt kannst du mal ermessen, was das bedeutet, ne? Wenn man in so eine Situation gerät. Jetzt hast du richtig was Schlimmes angestellt. Du hast das mit dem Mädchen gemacht, was dein Vater mit dir macht. Und du kannst es am eigenen Leibe ja nachvollziehen, wie schlimm das ist. Ja. So, jetzt hast du was angestellt. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Deswegen wollte ich eigentlich mal mit jemandem darüber reden. Mhm. Also, ich hab ja auch du kannst... Mit dem ich ja irgendwie reden kann. Ja. Das Mindeste, Theo, was du machen musst, finde ich, du musst dich bei diesem Mädchen entschuldigen. Das schaffe ich aber, glaube ich, nicht. Doch, das wirst du schon schaffen, da bin ich ganz sicher. Die Frage ist jetzt nur, wie diese Entschuldigung sie auch erreicht. Ich vermute mal, dass die keinen Bock hat, sich mit dir zu unterhalten. Mhm. Vermute ich mal. Kannst auch noch Glück haben, dass die dich nicht anzeigt. Das kann ja auch noch passieren. Könnte ja auch noch sein. Ja. Je nachdem, vielleicht hast du sie sogar richtig gravierend verletzt. Das weißt du ja gar nicht. Du bist ja ganz irrsinnig gewesen, ne, in dem Moment. Ich habe auch selber irgendwie Angst vor mir, dass ich da so aufdecke. Also kann auch irgendwie nicht diskutieren. Also früher wurde nicht diskutiert. Mein Vater hat mir irgendwas gesagt, das wurde dann gemacht und bin nicht da. Es gab eigentlich nicht die Situation, dass ich mal gesagt habe, nein, mache ich nicht. Oder das ist doch total Schwachsinn, was du erzählst. Also. Hast du eine E-Mail-Adresse von dem Mädchen? Eine E-Mail-Adresse? Ja. Die haben kein Internet. Ich habe auch selber kein Internet. Okay, aber du hast die Adresse, du weißt, wo sie wohnt. Ja, ja. Mhm. So, dann wirst du so schnell wie möglich möglichst noch heute Nacht oder morgen dem Mädchen einen Brief schreiben. Einen Brief? Einen Brief, ja. Das kann ich eigentlich überhaupt nicht. Warum nicht? Du kannst doch auch ganz normal mit mir reden. Du hast es mir gerade ganz ruhig erzählt. Ja, aber... Und tut es dir denn wirklich leid? Ich weiß nicht. Also, ich finde scheiße, was ich da gemacht habe, aber... Aber? So richtig Reue? Irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, empfinde ich da gar keine Reue. Also meinst du, das war sogar noch okay, weil, also irgendwie okay, weil sie dich hat ja warten lassen und weil sie noch einen Film sich angeguckt hat. Ja. Theo, das ist kein Mittel, einen Konflikt zu lösen, jemanden anderen zusammenzuschlagen. Auch wenn der andere einen beleidigt hat und wenn der andere auch Mist gebaut hat, ist das das Schlimmste letztendlich, was man machen kann und was man auch einem anderen Menschen antun kann. Das ist einfach eigentlich fast unverzeihlich. Und wenn du so ausrastest, bei so einer Kleinigkeit schon, dann habe ich Sorge, wie du ausrastest, wenn es mal um größere Sachen geht. Ja, was kann ich denn dagegen tun? Also, ich finde, der allererste Schritt ist erstmal, dass es dir irgendwie begreiflich werden muss, dass das kein Weg ist, sich zu verhalten, kein Weg ist zu leben. Dass man so nicht mit anderen Menschen umgeht, so wie du ja auch nicht möchtest, dass dein Vater so mit dir umgeht. Du erlebst es doch nur wirklich tagtäglich. Hm. Wie mies das ist, wenn Menschen andere Menschen so behandeln, wie dein Vater dich behandelt. Ja. Ne? Sagst du doch. Ja. Und hast ja auch schon so viele Einsichten, auch alleine gewonnen. Ja, mein Vater macht das sicherlich auch nicht, um mir irgendwie zu schaden oder so, sondern er bestraft mich halt und ich lerne dadurch ja auch, dass ich das nicht mehr mache. Ich glaube, dass dein Vater sehr, sehr viel schlimme Dinge angerichtet hat in dir. Und du sehr viel Zeit wirst brauchen, wenn du ein bisschen älter bist. Du bist jetzt 16 Jahre, sagte ich, um den angerichteten Schaden wieder einigermaßen gut zu machen. Ich habe überhaupt kein Verständnis für deinen Vater, was er mit dir macht. Ich glaube, dass dein Vater letztendlich schuld an dem ist, was du mit dem Mädchen gemacht hast. Weil er dir das so beigebracht hat, dass man so in einer Konfliktsituation sich verhält. Ich finde, das Allerbeste wäre erstmal, dass du dich entschuldigst bei dem Mädchen. So, und das andere ist, wie du für dich jetzt aus diesem Engpass herauskommst, ist natürlich sehr schwierig, weil du lebst ja noch im Haushalt deines Vaters oder deiner Eltern. Das heißt, dein Vater hat ein Auge auf dich. Ja, ich muss da noch wohnen. Ich muss auch wieder zum Militär gehen und so. Ja. Zur Bundeswehr. Das ist nicht 18 und sofort. Ja. Ich würde dir ja dringend empfehlen, ich fände es ja gut, wenn du eine Beratungsstelle aufsuchen würdest. Und wenn du mit jemandem redest, der ganz anders drauf ist und der von einer ganz anderen Sichtweise auch an Jugendliche herangeht, das musst du ja gar nicht deinem Vater erzählen, würde ich dir gleich gerne auch noch mal einen Psychologen geben, der dir da sicher noch ein paar ganz konkrete Anlaufstellen auch gibt in deiner Stadt, in deiner Umgebung. Ja. Dass du an dir selbst etwas arbeitest und selbst etwas tust. Und erzähl es nicht deinem Vater, weil sonst musst du es wieder ausbaden. Ja, habe ich auch Angst vor. Ja, jetzt aber noch mal zu dem Mädchen. Ja. Meinst du denn, das gelingt dir, dich zu entschuldigen? Ich weiß nicht, also ob ich das heute oder morgen schaffe, ich weiß es nicht. Theo, was ist passiert? Es ist passiert, das Mädchen hat dich eine Stunde warten lassen. Ja. Da ist man beleidigt. Ich habe sogar Essen fertig gemacht. Ja, und alles. Du hast ja recht. Du hast Recht auf Zorn und Recht auf Enttäuschung. Ich wäre auch zornig. Ich würde auch denken, was bist du eigentlich noch bei Trost? Mhm. Ich mache hier ein Essen und warte auf dich und du guckst dir einen Film an, einen popeligen Film und ich, dein Freund, warte auf dich. Du hast ein Recht zu schimpfen, das finde ich auch noch okay. Aber du hast nicht das Recht, einen Menschen deshalb zusammenzuschlagen, Mensch. Ja, mir fällt in so einer Situation auch überhaupt nicht sein, was ich sagen kann. Ich stehe dann da und ich kriege mal, also... So, aber jetzt hast du die Chance, darüber nachzudenken, was du sagst. Und da ist ein Brief, finde ich, immer eine gute Sache. Wenn du da anrufst, dann fängst du vielleicht an zu stammeln und sie beschimpft dich und alles gerät wieder außer Kontrolle. Aber so hast du ein Blatt Papier und dann schreibst du drauf, liebe so und so. Ich glaube, ich habe ziemlich viel Mist gebaut. Ich finde doof, dass du zu spät gekommen bist. Kannst das ja ruhig auch nochmal schreiben. Ja. Aber ich finde viel schlimmer, dass ich dich danach zusammengeschlagen habe. Ich hätte dich ja beschimpfen sollen, aber ich darf niemanden zusammenschlagen. Bitte verzeih mir. Wenn du das schon mal schaffst, fände ich schon mal einen guten Schritt. Ja. So, jetzt legst du auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich an. Ich wollte nur noch mal ganz kurz was machen. Jetzt ist er weg. Jetzt ist die Leitung weg. Also, wenn du uns jetzt noch hörst, lieber Theodor, bitte auflegen und der Peter ruft dich gleich an. Wir haben 1.35 Uhr und 36 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Nur 36 und 36 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir ein festes Thema und das Thema heißt ungewöhnliche Heilungen. Und ich möchte mich mit euch unterhalten, die ihr mal sehr schwer krank wart. Und die Schulmedizin euch vielleicht schon aufgegeben hat oder ihr völlig enttäuscht wart von der Schulmedizin und ihr habt etwas Ungewöhnliches gemacht. Ihr habt vielleicht einen Geistheiler aufgesucht oder einen Heilpraktiker, der mit ganz ungewöhnlichen Methoden, vielleicht mit einer Steintherapie oder mit einer Strahlentherapie oder weiß ich was, an euch herangegangen ist. Oder vielleicht habt ihr sogar eure Gesundheit einer Heiligen zu verdanken, dass ihr zu einem Wallfahrtsort gepilgert seid und danach gesund geworden seid. Wie auch immer, es gibt ja ganz, ganz kuriose und ungewöhnliche Heilungen, wo man da so vorsteht und als relativ normal denkender Mensch sagt, kann doch gar nicht sein, aber es ist dann doch so. Und dann muss man das ja auch respektieren. Also das hier meist morgen ungewöhnliche Heilungen. Jetzt geht's weiter mit Denise und die ist 18. der, Hallo. Die, ja, eine Frau. Hallo. Hallo Denise. Also ich wollte nur mal schnell was zum Theo sagen. Ja. Und zwar ist es so, ich meine, er schiebt sehr viel auf seine Kindheit, ne? Und ich meine, mein Vater ist auch in der amerikanischen Armee. Mhm. Und als Mädchen hat man es auch ziemlich hart. Mhm. Aber trotzdem ist es keine Entschuldigung. Nein. Und wenn er es wieder mal bereut, dann soll er sich erst gar nicht entschuldigen, weil wenn es nicht vom Herzen kommt, dann heißt es auch gar nichts. Bin ich der Meinung. Ja. Okay, das war deine Stellungnahme noch zu dem Fall gerade. Genau. Jetzt zu dir. Also mein Thema geht um also Abtreibung. Mhm. Und zwar habe ich jetzt vor 2,5 Wochen Abtreibung hinter mir. Mhm. Und es ist halt so, dass ich halt keinen zum Reden habe darüber. Keinen einzigen Menschen, nicht Familie, nicht Freunde, gar keinen. Und das ist eigentlich der einzige Weg, den ich jetzt irgendwie gesehen habe, mit jemandem zu reden. Ja, wie ist es denn zu der Abtreibung gekommen? Warum hast du abtreiben lassen? Naja, ich bin erst knapp 18 geworden im April. Mhm. Und dann habe ich halt erfahren, dass ich schwanger bin. Und meine Mutter, die hat mir halt damals ziemlich nachspioniert. Die hat halt immer die Schwangerschaftstests gefunden und so. Mhm. Und die hat sich halt total aufgeregt. Die hat angefangen zu trinken, die hat geraucht. Und die hat halt gemeint, dass ich mein Leben wegschmeiße. Und die hat mich eigentlich ein bisschen so gedrückt. Aber du bist im April schon 18 geworden, sagst du. Und vor 2,5 Wochen hast du erst abgetrieben. Ja. Was hat denn der Vater des Kindes, das du abgetrieben hast? Also der Vater ist in der Armee und der ist im Kosovo gerade, also der weiß nichts davon. Ach, der weiß gar nichts davon? Nee, gar nichts. In der wievielten Woche warst du, als du abgetrieben hast? Ja. Mhm. Und du würdest sagen, dass du es eigentlich gerne gehabt hättest, das Kind, und deine Mutter aber so viel Druck auf dich ausgeübt hat? Wenn ich jetzt tief in mich reinschaue, glaube ich schon, dass ich es gern gehabt hätte. Mhm. Ich glaube schon. Ja. Hast du denn mit deiner Mutter darüber richtig diskutieren können oder hat sie dich irgendwie platt gewalzt? Man konnte gar nicht reden. Sie hat am Anfang zu schreien und dass ich so unvernünftig bin und dass ich eine Rabenmutter wäre und dass mein Kind im Dreck liegen würde. Und dann ist sie richtig beleidigend geworden und dann habe ich halt angefangen zu weinen und dann war das auch dann gegessen. Sie war beleidigend und sie war sehr unsachlich. Hat sie auch ein sachliches Argument gebracht? Dass ich mein Leben wegschmeiße, ja. Hat sie das auch begründet? Sie hat gemeint, weil ich keinen richtigen Vater dazu habe. Ob der jetzt bei mir bleiben würde, ist auch eine andere Frage. Mhm. Und also, dass ich halt noch jung bin. Und ich habe damals noch zu Hause gewohnt, bin jetzt vor kurzem ausgezogen. Mhm. Und wo hätte ich denn hingehen sollen? Und dann noch die Sache mit Arbeit. Also mit 18 schon von Sozialhilfe leben, das wollte ich nicht. Was machst du denn beruflich? Also jetzt arbeite ich als Friseurin. Bist du noch in der Ausbildung? Oder? Ich habe sie abgeschlossen. Ach, die ist schon abgeschlossen? Ja. Yeah. Das heißt, das wäre gar nicht so schlimm gewesen, Nein. eine Unterbrechung zu machen. Du hättest hinterher wieder in den Beruf gehen können. Ja, naja. Vor 2,5 Wochen ist es passiert. Ja. Ist deine Mutter mit dorthin gefahren? Ja, die hat mich hingefahren. Wie war dein Gefühl? Wie hast du dich gefühlt währenddessen und dann kurz unmittelbar danach? Währenddessen habe ich nur geweint. Also die Narkoseärztin und eine Schwester mussten meine Hand halten, weil ich war fix und fertig. Mhm. Der Arzt hat nur gemeint, lass sie einschlafen, weil ich konnte nichts mehr. Und danach habe ich gedacht, endlich ist es vorbei. Nicht, dass ich glücklich darüber war, aber es war vorbei. Weil die Zeit davor und das Warten im Wartezimmer eine Stunde lang, das macht einen richtig fertig. Also ich konnte dann nichts mehr. Mhm. Und dann bin ich halt nur heimgefahren und das war dann auch vorbei. Also meine Mutter hat dann gesagt, du kannst zwar zu mir kommen, aber ich glaube nicht, dass ich mit dir hätte reden können. So, jetzt sind 2,5 Wochen vergangen. Du bist ausgezogen von zu Hause, unmittelbar danach eigentlich. Ja. Also du hast ganz frisch jetzt eine eigene Wohnung. Ja. Mhm. Wie stehst du denn jetzt zu deiner Mutter? Machst du ihr Vorwürfe? Hast du gar einen Zorn oder Hass auf deine Mutter? Ich hasse meine Mutter nicht, aber ich denke mal, sie hat mich anders behandelt als meine Geschwister. Sie hat dich anders behandelt oder nicht anders? Anders. Anders, mhm. Das heißt, ich habe noch zwei Geschwister. Sind die älter? Ja, eine ist 28 und andere ist 20. Die 20-Jährige kriegt in 2 Wochen ihr Kind. Mhm. Und die 28-Jährige hat schon ein Kind. Jetzt muss man sich vorstellen, ich sehe jetzt meine schwangere Schwester neben mir und ich habe eine Abtreibung neben mir. Also irgendwie macht mich das schon fertig, muss ich sagen. So, nun sagst du, dein Freund ist in Kosovo. Ja. Wie eng ist denn die Freundschaft? Wie lange seid ihr zusammen? Naja, man muss sagen, es war nicht so was großartig Festes. 4 Monate, würde man so sagen. Na gut, aber immerhin, 4 Monate. Ja. Ist es noch nicht so fest, aber ist es denn, seid ihr groß verliebt ineinander? Also, ja, ich würde schon sagen, ja. Mhm. Ja. Da finde ich es eigentlich, muss ich sagen, Denise, auch ein bisschen sehr seltsam. Oder, ja, ich finde auch, dass man das kritisieren muss, dass du ihn nicht informiert hast. Ja. Ich meine, er hat ja nun auch ein Recht damit, darüber zu reden. Ja, und das stimmt schon. Und Und wahrscheinlich wird er aus allen Wolken fallen, wenn er zurückkommt und du ihm das erzählst. Ja, das glaube ich auch, ja. Ich bin auch ein bisschen erschüttert, dass das eine Mutter so einen Druck auf ein Kind, auf eine junge Frau, du bist ja kein Kind, ja, auf ihr Kind, so meine ich das jetzt, also auf eine junge Frau ausübt, ja, und sie gar nicht letztendlich in dich hineinhört und dich respektiert, was du möchtest, was du sagst. Guck mal, du bist 18 Jahre alt, du hättest sagen können, okay, ich habe meine Lehre abgeschlossen, das schaffe ich schon mit dem Kind und danach wollen wir auch gucken. Dann gehe ich halt wieder arbeiten, vielleicht halbtags, 1000 Frauen machen das so. Irgendwie funktioniert's. Ja, stimmt schon. Aber ich meine, mein Vater weiß ja nichts davon. Und er würde es auch nie erfahren, weil der würde austicken. Und es war halt so, dass meine Mutter alleine war. Also sie konnte nicht mit meinem Vater darüber reden, dass sie halt so angefangen zu trinken. Weil sie irgendwie... Also der würde austicken, weil er die Entscheidung auch schlecht findet, oder? Um Gottes Willen. Der hat mich, ich glaube, der hat mich echt umgebracht. Also, ach so, der wollte auch, dass du es abtreibst. Der wusste nichts davon. Der wusste naja. Immer noch nichts davon, dass ich schwanger war überhaupt. Ja, also der hätte nicht auf deiner Seite gestanden. Der wäre nicht auf meiner, um Gottes Willen. Ja. Nee. Was lernst du jetzt daraus? Nun ist das passiert. Das ist eine sehr, sehr unglückliche Geschichte gewesen, finde ich. Ein Verlauf der Geschehnisse. Ja. Also ich bin der Meinung, also meine Einstellung ist, dass es Mord ist. Also ich fühle mich jetzt als Mörderin in dem Sinne. Mhm. Und ich meine, ich weiß ganz genau, dass wenn ich die Verantwortung trage, mit jemandem zu schlafen, dann muss ich auch da gerade stehen. Mhm. Und ich weiß nicht, man überlegt sich manchmal, oh Gott, wie hat es denn ausgesehen und so. Ich meine, da kommen schon so viele Gedanken. Mhm. Aber die Sache, die ich daraus gelernt habe, ist, dass wenn es irgendwann mal passieren würde, dass ich nie wieder mich auf so einen Stuhl setzen würde und das machen würde, nie wieder. Vielleicht kommen auch Zeiten, wenn du noch stabiler bist und vielleicht noch ein bisschen erwachsener bist, dass du auch wirklich ernsthaft mit deiner Mutter mal ins Gericht gehen kannst, dass sie dich hat so gezwungen in so einer wichtigen Entscheidung. Aber du hast gerade auch noch ein Stichwort gebraucht, von wegen, wenn man miteinander schläft, muss man auch die Verantwortung tragen. Sehe ich auch so. Aber wir alle sind ja nun auch gut informiert, so etwas zu verhindern. Warum habt ihr es drauf ankommen lassen? Jetzt kommen wir nicht mit dem geplatzten Kondom. Ich weiß, es ist echt blöd, es hört sich vielleicht total scheiße an, aber wir haben angefangen und irgendwie habe ich nicht nachgedacht. Mein Kopf war ausgeschaltet. Ich weiß, es hört sich vielleicht total scheiße an, aber es war so. Es war wirklich so. Also meine Auffassung ist, selbst die, ich sag's jetzt mal ganz bewusst vulgär, die dollste Geilheit darf nicht dazu führen, dass man all dieses vergisst. Ja. Ne? Deshalb nicht, weil wenn man sich schützen muss vor Krankheiten, zum einen und zum zweiten, wenn man nicht schwanger werden will, darf man auch nicht schwanger werden, sollte man nicht schwanger werden. Ja. Weil du hast es ja alles jetzt selbst erfahren. Ja. Also nun ist es passiert, nun bist du ausgezogen. Ich finde gut, dass du von der Mutter erstmal weg bist. Und gehe auch ruhig ein bisschen auf Distanz, dass sie das auch kapiert, dass du emotional sehr angeschlagen bist, was ihre Person angeht. Und ich finde deinen Vorsatz sehr richtig und gut für dein weiteres Leben, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Ja. Niemals wieder. Mhm. Von Herzen alles Liebe und alles Gute demnächst. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Lissi. Hallo. Halli. Halli. Ich sag Lissi und Halli. 60 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Also ich habe jetzt heute angerufen, ich muss mal schauen, dass mein Mann nichts mitkriegt davon, denn mein Mann ist ein totaler Sexmuffel. So. Wir sind beide 60 Jahre alt. Ja. Soll ich gleich mal ein bisschen was erzählen? Oder? Bitte, leg los, ja. Dein Thema. 60 Jahre beide, gleich alt, und dann seit 64 allerdings schon verheiratet. Mhm. Also schon sehr lang, gell? 38 Jahre. Und dann haben wir drei Kinder, 35 der älteste Sohn, dann die Tochter ist 30 und der andere, der jüngere Sohn 21. Mhm. Dann, er ist ja totaler Sexmuffel. Und er sagt, also, und ich glaube ja, also, dass ich die erste Frau war in seinem Leben, die erste und einzige. Mhm. Und glaube ja, weil er war halt total unerfahren. Weil, ich vermute mal nicht, dass er immer ein Sexmuffel war, sonst hätte er dann... Doch! Also, aber immerhin, die drei Kinder hat er zustande gebracht. Ja, ist schon klar. Nein, aber wissen Sie was, aber ehrlich gesagt, also ich war immer unzufrieden, muss ich sagen. Auch die erste Zeit schon, also ist natürlich schon häufiger gewesen, ist schon klar. Also du würdest sagen, du bist jetzt 38 Jahre verheiratet mit dem Mann und würdest wirklich sagen, im Prinzip war ich sexuell die 38 Jahre nicht zufrieden. Mhm. Ja, stimmt. Und auch nicht befriedigt, richtig? Ich hab dann aber auch, ja, also sagen wir, es war dann schon so, dass natürlich, dass ich schon einen Orgasmus gehabt habe, öfter und so, das schon, aber er hat das dann oft, also eher so eingeführt, weil er hat gesagt, unter der Woche hat er so einen starken Stress oder so, ich bin jetzt bloß ein bisschen nervös, gell? Ja. Und dann, ja, nachher hat er gesagt, ja, am Samstag, also er hat das festgelegt aufs Wochenende. Ach so, wie unromantisch, wenn das dann noch geplant ist. Ausschlafen kann und so. Und da habe ich schon ab und zu mal gesagt, ja, kann nicht einmal unter der Woche auch irgendwas finden oder so. Das turnt einen ja völlig ab, wenn im Kalender angekreuzt wird, heute machen wir es. Ja, ne? Eben, ja, das habe ich auch manchmal gesagt. Oder was ich vor allen Dingen auch öfter mal gesagt habe, zum Beispiel, wenn wir irgendwo auf Feier waren oder beim Tanzen, wir haben uns beim Tanzen kennengelernt. Ja. Und dann, wenn wir irgendwo waren, Fasching oder das ganz egal wo, oder auf Hochzeit und so, dann habe ich manchmal gesagt, wie wir heimgekommen sind, du, heute kannst du doch einmal ein bisschen was unternehmen, und ich war bereit gewesen, dass ich ein bisschen aufmöbelt hätte oder so, wie ich selber nicht so Lust gehabt hätte. Aber dann immer, ja, immer was, also interessiert mir und fängt halt an Stress unter der Woche. Also sogar ganz am Anfang, als er jung war. Also da war es noch nicht so schlimm, natürlich nicht so schlimm. Aber was wurde denn immer schlimmer, je älter er wurde? Ja. Wie ist denn jetzt die Situation? Schlaft ihr überhaupt noch miteinander? Ja. Ich würde schon, aber mein Mann nicht. Seit wann habt ihr nicht mehr miteinander geschlafen? Ja, da werden Sie sich gleich staunen. Und zwar, das kann ich Ihnen ganz genau sagen, weil es ihm so selten ist. Und zwar, jetzt im Moment, ich habe extra ein paar Notizen gemacht, weil das war dann genau im Urlaub 2000. Im Urlaub 2000? 2000. Und er hat doch einmal noch, ich glaube, also August zweimal und dann September, Oktober noch einmal und dann seit dem Sendepause. Von ihm her. Und wenn ich dann einmal so, also halt, ich habe schon meistens im Guten versucht, aber dann irgendwie, ja, immer ausreden oder so. Und ja, du kannst ihn ja auch nicht zwingen dazu und kannst ihn ja nicht. Ja, klar, das geht ja, nicht. Ist schon logisch. Merkt er das denn, dass du, du hast paar Mal sie gerade zu mir gesagt, wir duzen uns, ne? Das ist hier üblich in der Sache. Merkt er das denn, dass du da so unzufrieden bist? Ja, das weiß ich schon, ich sag's ja manchmal. Weil ich mir denke, wenn ich sie nicht sage, dann weiß er, dann meint er, ich habe vielleicht auch kein Verlangen oder so. Ja. Kommst aber du denn mittlerweile, wenn du das Bedürfnis hast, du bist eine 60-jährige Frau und hast noch Lust auf Sex, ich sag mal so, auf dumme Gedanken, dass du vielleicht auch mal gerne mit einem anderen Mann? Ja, manchmal, also ich war einmal auf Kur und dann war mein Mann brutal eifersüchtig. Da hat er so Angst gehabt, dass ich irgendwas also halt mit einem anderen Mann anfange. Weil da habe ich ihm dann das schon erzählt, habe gesagt, das ist ja nicht zum Fassen. Habe ich gesagt, am ersten Tag sind gleich drei Männer, also wir sind gerade spazieren gegangen, ich mit der anderen Frau, Zimmerkollegin halt. Und dann habe ich gesagt, drei Männer haben wir an dem ersten Tag gleich angesprochen, das war wirklich wahr. Und habe gesagt, so quasi, ja, wir zwei, wir könnten uns einmal treffen. Oder wir gehen, und das habe ich mir extra erzählt. Hast du es drauf ankommen lassen? Also, nein. Also, bist du treu geblieben? Ja, das schon. Bist treu geblieben? Aber halt bloß so mal spazieren gegangen mit einem, das schon. Und das habe ich ihm auch erzählt, und da habe ich ihm ein Foto gezeigt, und einer hat dann so, der eine, der hat das aus Jux eigentlich gemacht, da waren wir im Raucherzimmer, irgendein Rauchertour manchmal, und dann hat er, haben wir ein Foto gemacht, so habe ich gesagt, jemand anderes jetzt machen, dass ich auch mit drauf bin, und dann hat einer einen Abendschnee um mich rübergelegt, und da war er brutal leise, ja, und ich habe gesagt, ja, wie schaut denn das aus? So, Lissi. Ja. Jetzt habe ich verstanden, dass du sexuell eigentlich richtig wütend auf deinen Mann bist, frustriert und unbefriedigt. Das kann ich eigentlich auch nicht sagen, aber ja, ich denke immer, weil ich komme einfach viel zu kurz. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ja, ich weiß es selber nicht. Ich weiß es nicht. Du willst aber nicht fremd gehen, das ist auch kein Thema für dich. Ja, am liebsten teile ich schon, aber vorne, da mag ich es dann doch für den nicht. Befriedigst du dich selbst? Bitte? Befriedigst du dich selbst? Nein, das mag ich auch nicht so gern. Auch nicht so gerne? Nein. Ja. Ich meine, das ist natürlich dann auch kein... Aber manchmal denke ich mir schon, wenn ich jetzt einen anderen Mann hätte, halt sagen wir so, aber ich mag das eigentlich nicht. Ich bin da also praktisch ziemlich katholisch, muss ich gleich sagen. Und... Meinst du denn, dass dein Mann, du sagst so salopp, das ist ein Sexmuffel. Ja. Aber was steckt dahinter? Steckt dahinter, dass er generell keine Lust auf Sex hat, oder hat er keine Lust auf Sex mit dir? Nein, also ich glaube, der hat überhaupt nicht so, weil, also wie gesagt, ich war damals schon die Erste, das habe ich erkannt, also sagen wir, er ist auch mein Partner, mein Erster, muss ich sagen, aber wie wir uns kennengelernt haben, wir haben uns beim Tanzen kennengelernt und so, beide war es der Erste, aber ich habe halt bloß schon ein bisschen was gelesen über so Sachen und so, ich habe mehr Erfahrung gehabt, ich habe gar nichts gewusst, also hat er da schon gar kein Interesse gehabt. Könntest du dir vorstellen, ich meine, viele sagen da gleich nein und viele Männer sagen da vor allen Dingen auch nein. Könntest du dir vorstellen, dass du den deinen Mann mal mitschleifen könntest zu einer Eheberatung? Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, dass ich das sage. Ich habe jetzt gedacht, das rede ich erst einmal mit dir. Ja. Und dann habe ich schon gedacht, da habe ich schon öfter dran gedacht. Aber jetzt erst vor kurzem, da habe ich mich auch ärgern müssen, Miriam, bevor ich ins Bett gegangen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, da war er recht grantig heute halt am Abend, weil ich ihm halt schon einen Stress hatte in der Arbeit, das ist ja heiß und so, aber heiß ist für uns auch. Der muss nicht immer mit der Arbeit und dem Stress ankommen. Ja, also ich finde, deine Unzufriedenheit ist ja ernst zu nehmen. Ja. Und ich finde, dass da jetzt ein Weg gesucht werden muss. Du willst nicht fremdgehen, du bist eine treue Ehefrau, du liebst deinen Mann. Ja. Da ist halt eine lange, tiefe Verbindung. Da habe ich schon ein bisschen Wut drauf, weil er halt gar so Ding ist, gell? Ja. Deshalb fände ich als allererste Lösung das gar nicht schlecht, wenn du zu ihm sagst, pass auf, ich bin unzufrieden. Ja. Wir müssen jetzt einfach eine dritte Person, einen Fachmann dazu nehmen. Lass uns bitte zu einer Eheberatung gehen. Ja. So, das kannst du ihm ja richtig vorschlagen. Du kannst es ihm mal richtig massiv vorschlagen. Ja. Wenn er das nicht, wenn er da nicht drauf einsteigt, dann gehst du da alleine hin. Alleine? Dann gehst du alleine hin, ja. Ja. Dann hast du einen kompetenten Ansprechpartner. Aha. Ja, und daraus werden sich neue Dinge ergeben und vielleicht auch neue Anstöße, was der Therapeut hier dann auch sagt. Aha. Erst vor kurzem, da war ich auch dann ein bisschen wütend, da waren wir erst vor kurzem in der Hochzeit, und weil wir eben trotzdem, erst hat er dann gesagt, ja, meinst du, ich gehe in die Hochzeit, hat er gesagt, fällt mir gar nicht ein, wenn es so heiß ist, da schwitzen wir so, aber wenn wir dann durchtanzen, weil wenn wir fort sind, dann tanzen wir doch immer. Und dann habe ich gesagt, ja, du musst auch einmal mich fragen, nicht bloß immer von deiner Sicht ausgehen. Genau. Und dann, auf die Nacht noch, habe ich gesagt, läuft halt auch nichts so quasi, weil ich eben schon ein bisschen sauer war, weil ich schon an der Schule ins Bett abhaut. Und dann hat er gesagt, dann ist er wirklich gleich nüber und war beleidigt. Dann habe ich gesagt, also weißt du was, wenn du Probleme im Bett hast, habe ich gesagt, da kann ich dafür auch nichts, so quasi. Gell? So, genau, ist das ist die richtige Haltung. Ich würde mal mit dem Arzt reden, habe ich zu ihm gesagt. Ja. Seitdem bin ich so hübsch beleidigt. Ja. Also er redet bloß das Mindeste noch. Das geht die Uhr bei euch. Pass auf, ich schlage Folgendes vor. Ja. Du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an und nennen dir eine Eheberatungsstelle in deiner Umgebung. Ja, das ist super. Alles Gute. Ja, toll. Ja, danke. Tschüss. Wiederhören, tschüss. Gabi, 38 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domi. Ja, Gabi, ich grüße dich. Ich freue mich, dass ich dich endlich in meine Ladung habe. Um was geht's denn? Seit 7 Jahren versuche ich dich zu erreichen. Ehrlich, seit 7 Jahren? Mhm, kein Scheiß. Lass uns keine Zeit vertrödeln. Nee, tun wir auch nicht. Gleich zur Sache. Ein tolles Kompliment an dein Team. Dankeschön. Das geht um meine Fremdgeherei. Ich habe also es ist jetzt 2 Wochen her, da war es ein Jahr, habe ich meinen Mann betrogen. Wie lange bist du mit ihm verheiratet? 6 Jahre. Ja. Ja. Warum hast du ihn betrogen? Ja, das habe ich mit deinem Team auch schon besprochen. Es kamen viele Dinge auf einmal. Unsere Ehe lag so ein bisschen in der Krise. Wir hatten zu der damaligen Zeit, lebte meine Schwiegermutter schon ein Jahr bei uns. Ich kam mit der Situation nicht so ganz zurecht. Ich bin eine junge Frau und eine alte Frau in meinen kleinen Haushalt aufzunehmen, habe ich gedacht, geht so. Also da waren viele Spannungen. Die Ehe war nicht in Ordnung, das mit der Schwiegermutter hat nicht funktioniert. Ja. Mit wem bist du denn fremdgegangen? Einen ganz fremden Mann? Einen ganz fremden, ganz war genau. War das eine einmalige? Ja, in unserem winzig kleinen Örtchen aber hier lebt. Ja. Ja. Das war eine einmalige Aktion, mit dem Mann? Mit dem Mann war eine einmalige Aktion, mit dem war ich also eine Woche zusammen, ich war so... Ach so, also nicht eine einmalige, eine siebenmalige dann. Nee, so nicht. Das war schon nur eine einmalige Aktion. Ich habe aber damals zu meinem Ehemann gesagt, also ich habe da sofort klare Grenzen gezogen. Ich war dann in dem Mann, war ich so verliebt. Ich habe zu meinem Mann dann gesagt, ich trenne mich von dir. Ach so, so schnell. Ich habe dich nicht mehr lieb. Ich bin auch sofort ausgezogen, mein eigenes Konto aufgemacht, neue Adresse angemeldet und... Wir komprimieren das mal ein bisschen, weil die Zeit uns wegläuft. Ja. Das hast du wieder rückgängig gemacht. Das hat mal eine Woche gedauert mit dir. Ja, ganz genau. Bist du denn jetzt nochmal fremdgegangen seitdem? Nein. Wie ist denn die Situation in der Ehe im Moment? Jetzt im Moment läuft sie gut. Aber? Aber bei der geringsten Kleinigkeit bekomme ich das vorgehalten, dass ich ja die Fremdgängerin bin. Und das ist mein Problem. Ja. Hast du dich denn bei ihm damals, als es dann vorbei war, als die eine Woche vorbei war, ist entschuldigt und erklärt, ja, warum das so gekommen ist. Ja, habe ich gemacht. Und auch gesagt, dass es dir leid tut. Ja, habe ich auch gemacht. Mein Mann ist zum Beispiel ein ganz verständnisvoller Mann. Mhm. Der lässt sich auch erklären, der hört auch zu. Mhm. Ich habe ihm auch erklärt, wie das kommen konnte, dass ich zum Beispiel aus meiner Sicht mit der Situation überfordert war. Dennoch trägt er es dir so nach. Ja. Und zwar immer in dem Moment, wo irgendwie was problematisch ist. Ja, ganz dann genau. Dann holt er die alte Keule raus und schlägt drauf. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ich meine, es war natürlich auch eine heftige Reaktion deinerseits, ne, dass du das so gemacht hast, gleich ausziehen und mit ihm zusammen und Geld und weiß ich was alles. War es auch. Aber es hat ja nur eine Woche gedauert. Nur eine Woche. Ist denn die, wenn ihr nicht streitet, ist die Liebe eigentlich sehr tief und sehr innig zu euch? Sehr tief und sehr innig. Mhm. Das geht also von morgens bis abends, ich liebe dich, ich liebe dich. Mhm. Jeder hat um den anderen Angst, dass irgendeinem, wenn wir haben verschiedene Schichten, das geht also so weit, dass jeder dem anderen sagt, pass auf dich auf, ich habe Angst um dich, sei vorsichtig. Oder mein Mann sagt zu mir, bitte fahr vorsichtig Auto. Mhm. Mit dieser einen Ausnahme, immer wenn was kommt, dann wird das hervorgeholt. Ja, immer nur mit dieser einen Ausnahme. Gelingt es dir nicht, mit ihm darüber sachlich zu reden, nach dem Motto, kann ich mal irgendwann mal Schluss sein? Und, doch, das ist ja gerade das. Aber dennoch fängt er immer, was ich nicht verstehe. Fängt er immer wieder von, er fängt von sich aus wieder von vorne an. Ja. Ich würde da in dem Fall bei euch das Gleiche sagen, obwohl das eine ganz andere Problematik ist, wie bei der Lissi vorhin. Ich glaube, dass da ein, zwei Besuche bei einer Beratungsstelle schon helfen würden. Dass ein dritter Mensch sich damit auseinandersetzt, wenn ihr beiden darüber redet, um das ein bisschen zu entknollen und zu entwuseln. Domian, weißt was? Mein Mann und ich, wir haben auch schon dran gedacht. Macht es doch, ihr habt doch nichts zu verlieren. Gut, dann tun wir das. Wenn du gerne noch eine Adresse haben möchtest, können wir dir behilflich sein. Nee, ich habe schon eine schon in dem Ort, wo ich wohne. Na wunderbar. Ich alles schon raus. Nichts wie hin. Nichts wie hin, Gabi. Also ist meine ganz klare Überzeugung. Ich danke dir. Alles Gute, schönen Gruß an deinen Mann. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. In der Technik war Gunther Papperitz. Morgen heißt unser Thema ungewöhnliche Heilungen. Seid ihr in eurem Leben schon einmal oder vielleicht nahe Anverwandte von euch, Freunde, durch eine ganz ungewöhnliche Art und Weise geheilt worden von einem chronischen Leiden, von einem vielleicht sogar sehr schweren Leiden, wo es eigentlich gar keine Rettung für gibt? Morgen 1 Uhr, Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen.